Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Hackbeat. Heute ist Donnerstag, der 20.06.2024. Es ist ein toller Tag. Heute auch der längste Tag des Jahres. Ab morgen wird Tag kürzer. Und es war heute wirklich, also es war in Berlin nicht heiß. Ja, aber warm. Aber schön sommerlich. Also 24 Grad, leichte Brise. Ich bin zu Fuß hergekommen durch den Gleisdreieckpark. Es waren wahnsinnig viele Leute auf der Wiese. Es war wirklich richtig schön. Richtig sommerlich. Ja, naja, eben nicht, weil es eben nicht wahnsinnig heiß war. Sommerlich, nicht. Sommerlich. Sommerlich, da weiß man nicht, was gemeint ist. Ich stelle gerade fest, wir haben keinen Korkenzieher am Start. Aber das ist doch gleich. Und wir haben alles, wir haben zum Teil Flaschen mit Korken. Ja, ja. Aber im Gegensatz zu letzter Woche, die ja wirklich gar nicht sommerlich war, sondern eher kühl. Wir jetzt, bis ich war ja in Bamberg, es hat geregnet, es war eiskalt, also richtig, ich musste vor allen Dingen das Fenster zumachen, weil ich dachte, es regnet rein, und dann ist bei mir in meiner Wohnung immer Kühlschrankatmosphäre, also es war wirklich unangenehm. Also es sind da unheimlich viele Leute erkältet. Ja, ja, genau. Das ist einfach diese Kälte ist unangenehm gewesen. Wir waren letzte Woche in Danzig und ich war auch auf sommerliches Wetter eingestellt und dann hieß es am Mittwoch oder am Donnerstag, dass es am Donnerstagnachmittag richtig regnen soll und dass es kalt wird und ich war gar nicht drauf eingestellt. Mhm. Also bin ich dann kurzerhand in einen Bekleidungsfachmarkt in der Nähe gefahren und habe mir dann einen Pullover gekauft, weil ich dachte, oh, wenn es jetzt doch abends kühl wird, dann brauche ich da was. Und siehe da, ich habe ihn doch nicht gebraucht, aber jetzt habe ich einen tollen Pullover, der mich jetzt auch warm halten kann hier im Sommer. Mhm. Ich hole mal den Flaschen, den Korkenzieher, dann kannst du vielleicht mal was zum Thema und zu dem... Genau, dann sage ich mal was dazu. Ja, ich bin ja Abonnent des BASF Genießerpakets, wie alle Hörer schon wissen, hat das Chemieunternehmen BASF mit dem Motto We Are Chemistry einen der größten Weinkeller Deutschlands, und da kommt dann auch immer die Rechnung vom BASF Weinkeller, steht auch drauf, We Are Chemistry, was jetzt nicht so gut ist, und die schicken immer ein Sommer, also jahreszeitbedingt, es kommen dann Sommerweine. Und diesmal kamen Sommerweine aus Frankreich, wovon ich zwei mitgebracht habe. Der dritte ist dummerweise ein ganz schwerer Rotwein, das passt nicht zum Sommer. Ich weiß auch nicht, warum sie den dazu getan haben. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass die Leute, die diese Pakete abonnieren, da sind wahrscheinlich viele Rotweintrinker und die sagen dann, oh, es gibt nur Rosé und Weißwein, das passt uns nicht. Jedenfalls ist dieses Paket gekommen und da habe ich gedacht, bring zwei mit, und jeder von uns hat dann noch einen eigenen Sommerweinfavoriten mitgebracht. Ich habe einen aus der Südpfalz mitgebracht vom Stiftsweingut Frank Meyer aus Gleiszellen, wo ich seit jetzt schon vielen Jahren sehr zufriedener Kunde bin, und mit dem hat es dann auch noch eine besondere Bewandtnis. Und Hackpiet hat einen Wein mitgebracht vom Weingut Dietrich, wo wir auch schon gemeinsam waren. Ja. Sag du doch mal, wo das ist. Großkalbach in der Pfalz, sehr, also quasi sehr nördlich von der Weinstraße. Relativ am Beginn der nördlichen Weinstraße und sehr schönes Weingut. Mhm. Und ich habe jetzt hier aus meinem Raritätenkeller einen Wein genommen, der nicht mehr taufrisch ist, aber ein typischer Sommerwein ist. Mal gucken, ob der sich noch mit der Spritzigkeit und mit dem Geschmack noch gut für den Sommerwein eignet. Bin ich gespannt. Der ist nämlich von 2016. Ansonsten sind die anderen Weine aktuell. Ja. Also wie gesagt, das Paket kam, wann kam es an? Montag kam das Paket an. Beziehungsweise habe ich es von der Poststation geholt. Das war also Freitag letzter Woche. Also es ist jetzt genau eine Woche da. Der aus der Südpfalz, den habe ich dort im letzten Sommer gekauft, ist also auch der aktuelle Jahrgang. Genau. Also ich bin gespannt. Heute, ich habe noch geguckt bei mir im Keller, ich hatte noch ein paar andere Alternativen, aber ich glaube von der Zusammenstellung, glaube ich, haben wir jetzt die beste Variante gemacht. Ja, ich bin gespannt. Was wir da heute nochmal schön kosten werden. Genau. Ja. Folge mit Alkohol, Warnung. Genau, Alkohol. Warnung, Alkohol. Mal hier. Das ist schon Qualitätsmerkmal. Die Franzosen kaputt gegangen. Aber wir fangen ja mit dem Weißwein an. Also wir fangen an mit dem Château Cassard. Château Cassard aus Pompignac in Bordeaux. Ich war sogar schon dort unfreiwilligerweise, weil die Autobahn, wie immer, Bordeaux, die Ringautobahn überlastet war und wir dann umgeleitet worden sind, tatsächlich durch Pompignac. Ich war nur nicht beim Schloss Cassard. Was, aber Schloss, so steht es auch im Internet. Aber es ist leider der falsche übersetzt. Ja, das Château ist ja. Château ist eben das Landhaus. Das Landhaus, wo die Winzer arbeiten. Genau, das richtig, nennt sich halt Château. Ist aber natürlich kein richtiges Schloss in dem Sinne. Obwohl da schon, die sind ja sehr reich, die Winzer dort. Das ist schon schön. Man kann da auch hin, man kann das besichtigen, den Weinkeller besichtigen. Ich habe das verlinkt. Auch da sieht man direkt die Eigentümerfamilie und die machen auch Weinproben, also das kann man machen. Und dieser Wein ist entre deux mers, also zwischen zwei Meeren, und diese beiden Meere sind gar keine Meere, obwohl ja Bordeaux nicht weit vom Meer ist, sondern das sind die beiden Flüsse Garonne und Dordogne, die dann zusammenfließen also zu Gironde. Und vor dem Zusammenfluss gibt es da so eine Spitze, und dieses Stück in der Nähe von Bordeaux, was zwischen den beiden Flüssen ist, oder sogar dann, wenn man es genau will, ist es ja der Zusammenfluss, dann hat ja einen eigenen Namen, das heißt Entre-deux-Mers. Okay. Ist eine sehr schöne Gegend, ich bin öfter gewesen. Ein guter Freund von mir hat oder arbeitet immer noch im Bürgermeisteramt von Senon. Senon ist da der Hauptort. Und den habe ich jetzt kürzlich sogar wieder getroffen in Straßburg. Und das ist also wirklich eine sehr, sehr nette Gegend. Und jetzt bin ich gespannt. Das ist natürlich ein Cuvée. Es ist ein Weißwein. Das ist komplett ungewöhnlich für Bordeaux. Ja, das stimmt. Also Grand Vin de Bordeaux. Bei Grand Vin de Bordeaux denkt man an Rotwein. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel bei Vivino, habe ich auch verlinkt, bei Château Cassard guckt, dann kommen automatisch sofort viele Rotweine und kein Weißwein. Also Weißweine sind wirklich da untypisch, und sie haben ja inzwischen auch Probleme mit Rotwein durch den Klimawandel, weil es doch zu trocken ist. Und und Weißweine sind natürlich dann noch schwieriger. Hier ist jetzt ein Weißwein, und das wird auch so richtig zelebriert, weil dieser Weißwein auch aus einer komplett weißen Flasche kommt. Dadurch wirkt er halt extrem weiß für einen Weißwein. Ja. Ich glaube, wir wollten da richtig präsentieren, dass es darin wirklich ein Weißwein ist, gell? Mein Glas ist hier. Dann gieße ich dir mal ein bisschen ein. Und das ist mein Glas hier. Und, dann schauen wir mal. Also ganz weiß und riecht sehr fruchtig. Sehr fruchtig, sehr fruchtig, sehr leicht riecht der. Obwohl er 13% hat. 13%? Meine Güte, hätte ich nicht gedacht. Also wie gesagt, für Bordeaux untypisch, aber es gibt Bordeaux-Weißweine. Und davon ist es halt einer. Oh, ein bisschen Holznote. Mhm. Aber trotzdem sehr angenehm. Er findet, oh, doch zum Schluss kommt er doch relativ schwer. Ja, kommt relativ schwer. Also die Rebsorten, Sauvignon Blanc, das hätte ich sowieso gesagt, und Semillon. Mhm. Ja. Steht irgendwas dabei, wie der hergestellt wird? Ob der Fass gesehen hat, ob der Edelstahl ist? Könnte so sein, dass der Fass gesehen hat. Schmeckt ein bisschen so. Schmeckt so ein bisschen, genau. Also schmeckt. Aber das ist ja auch typisch für Bordeaux. Aber ich habe, achso, ja, Moment, wir haben eine Information. Ich sagen. So ist es nicht. Stahltankausbau. Betonte Säure, bouquetreich. Ja, also das ist hier, ach, da steht es jetzt sogar, das ist in der Gemeinde Pompignac. Renommiertes Weingut, seit drei Generationen machen die Weinbau. Terroir-typische Weine. Ja, dann steht hier das blasse Gelb-Gold. Das stimmt, ja, das stimmt. Das passt. Ja. Mit leicht grünlichen Reflexen. In der Nase Zitrusblüte. Ja, so ein bisschen, ja, aber die wird. Amalfi-Zitrone und Wind, Minze. Nee. Das glaube ich nicht. Nee. Nee, nee, das Frische. Und einen leicht süßlichen Aprikosenkern. Ich finde, Aprikose finde ich schon. Das riecht so sehr nach reifer Aprikose. Ja, ja. Aber ich finde den nicht schlecht für einen. Also ich kann mir jetzt den nicht vorstellen, jetzt als typischen Sommerwein draußen auf der Terrasse bei 30 Grad. Aber wenn letzte Woche so das Wetter ist, man sagt, oh, draußen spitzelt die Sonne raus, aber es ist nicht zu warm. Kann ich mir den schon ganz gut vorstellen. Und vor allem als Essensbegleiter kann ich den sehr gut vorstellen. Ja, für was willst du denn? Dann sage ich dir, hier stehen nämlich auch Vorschläge. Das ist ein Serviervorschlag. Mhm. Aber sag doch mal. Ich würde ihn zu Meeresfrüchten haben. Ah ja. Könnte ich mir vorstellen, ja. Also hier wird vorgeschlagen, dass man dazu einen frischen Sommersalat mit Ziegenkäse, Walnüssen und gerösteten Pfirsichscheiben das klingt doch gut, serviert. Mhm. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Also ist schon sehr gut. Ist schon gut. Also definitiv, ich habe jetzt, sage ich mal, nicht viel erwartet. Also gut, gutes Weingut, das wissen wir ja. Mhm. Aber meistens sind ja die also wenn sie dann Weißwein produzieren, sind ja meistens so drüber. Das ist, glaube ich, so ein extremes Gegenpol, den sie da probieren, irgendwie zu kreieren. Aber der ist für das wirklich sehr verhalten. Und ich finde auch sehr interessant und sehr lecker. Ja, das ist er. Und Preis habe ich vorhin geguckt. Es ist so, glaube ich, um die 15 Euro. Okay, also auch schon ein bisschen gehobener, aber jetzt nicht abgefahren. Aus der Region, aus dem Haus sind die Weine ja, sind ja nicht umsonst zu so schönen Häusern gekommen, weil die natürlich auch jahrelang ihre Preise relativ weltweit stabil oben gehalten haben. Ja, das haben sie in der Tat. Und dementsprechend ist jetzt 15 Euro jetzt völlig angemessen. Oder ja. In der Region, glaube ich, auch gewohnt. Ja. Aber ich finde ihn auch ein guter Wein. Ja, ich denke auch. Das ist wirklich also sehr ausgewogen auch. Ja. Also ich finde gar nicht, weil hier steht Säure betont. Gar nicht. Nee. Finde ich gar nicht. Nee, finde ich nicht. Der hat eine wirklich, das ist eine sehr ausgewogener Geschmack. Ja. Ja. Gut, also ich kannte ihn nicht. Ich kannte auch das Chateau nicht, obwohl ich Pompignac kenne durchfahren im Stau. Und ich kenne die Entre-des-Mers-Gegend, insbesondere den Ort Senon. Was hat Vivino dazu geschrieben? Ich sage bei Vivino, ich hatte geguckt, du kannst aber nochmal genauer gucken. Ja. Ich habe das hier ja verlinkt und wenn man da drauf geht, dann kommen lauter Rotweine. Ja, das stimmt, ja. Da muss man irgendwie nochmal gucken. Wahrscheinlich findet man den auch. Aber jetzt erstmal nicht. Also bei am beliebtesten steht ja da, die beliebtesten, das sind alles Rotweine. Ja, ich gucke mal, ob ich hier nochmal. Das Etikett ist auch ein bisschen anders, wenn du hier siehst. Ja. Das ist auch einmal Bordeaux und Côte de Bordeaux und Bordeaux Supérieur, aber auch jetzt zum Beispiel nicht Entre deux Mers. Das ist, da steht sogar noch drunter ein Anflug von Frühling, ein Air de Printemps. Ja. Also das ist dann schon wahrscheinlich wirklich außergewöhnlich. Kann ja sein, dass das BASF das komplette Sortiment aufgekauft hat. Ja. Ja, dann bestellen. Also BASF hat das bestimmt noch im Programm. Mhm. Also ich finde auch, also wirklich lecker, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich bin da jetzt wirklich sehr positiv überrascht. Ja, genau. Gut, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten. Ja. Gleich über. Zum nächsten gibt es nämlich auch viel zu erzählen. Der kommt aus der Provence und ist der typische Provence-Roséwein. Also die Provence ist ja bekannt für seine Roséweine und das ist ja einer. Und der Winzer, ich habe ihn auch verlinkt, heißt Hecht und Bagnier. Also Bagnier ist ein typisch französischer Name, aber Hecht nicht. Ich weiß gar nicht, wie die das aussprechen wollen. Echt, keine Ahnung. Der Name ist mir natürlich schon mal aufgefallen, deshalb habe ich das in Erinnerung. Den habe ich tatsächlich getrunken 2019, ich weiß es noch ganz genau, in Frankreich, aber maximal von der Provence entfernt. Und jetzt darfst du kurz raten, wo das wohl gewesen ist. In Straßburg. Nee, noch weiter. Noch weiter. Vielleicht ganz, wo kann das gewesen sein? Ich gieße schon mal ein. Ah, ich weiß. Vielleicht war es eine französische Exklave? Ja, warm. Warm auf Martinique. Martinique, genau. Ja. Auf Martinique habe ich den getrunken. Und zwar gab es im Supermarkt im Carrefour auf Martinique eine riesen Weinauswahl. Und zwar zu sehr zivilen Preisen. Die kosteten alle, sagen wir mal, zwischen 8 und 12 Euro, die Weine, was ja also dadurch zustande kommt, dass das subventioniert wird. Ja klar, europäisches Ausland sozusagen. Das wird subventioniert und dann wird er auch noch, glaube ich, wird er auch noch steuerlich begünstigt auf Martinique. Da haben wir einen Wein aus der Provence genommen und ich kann mich noch erinnern, in Provence und dann dieser Name, der ja so deutsch klingt und das auf Martinique. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, wie er damals geschmeckt hat, wahrscheinlich gut. Ach, das ist der mit dem kaputten Korken, das sehe ich gleich hier. Ich habe hier Korken im Glas, na versuche ich nicht. Also im Stahltank ausgebaut und natürlich als ein großer Syrah-Anteil drin und was noch? Nee, Grenache und Saint-Saud ist das. Grenache, Saint-Saud, Coteau d'Aix en Provence, also Aix-en-Provence, wo ich im vorletzten Jahr auch auf Exkursion war mit, also 2022, mit Studierenden. Und da haben wir auch viel Roséwein getrunken, aber jetzt nicht gerade den. Und ist auch stark, 13%. Ja. Für Rosé, die typische Rosé-Färbung, die man in der Provence hat, also ein helles Rosé. Doch, da ist doch Syrah-Anteil dran. Definitiv. Ja? Ja. Also steht hier nicht, na, schon sei so. Ja, natürlich. Also, was fragt denn hier? Ich frag mal Vivino. Frag mal. Ja. Ja. Ja. Shiraz. Steht hier nicht. Saint-Saud heißt er. Und dann Grenache. Grenache ist eine alte Rebsorte. Aber Shiraz steht die, sogar. Die sehr stark von der Reblaus betroffen war. Die dann selten geworden ist. Und Saint-Saud ist, glaube ich, auch eine alte Rebsorte. Da müsste ich jetzt nachschlagen. Aber Shiraz steht als erstes da. Also denke ich mal, dass auch der größte Anteil davon drin ist. Ja, also hier steht fruchtige Noten von frischen Erdbeeren und Himbeeren. Kann ich bestätigen, ja. Das schmeckt wirklich sehr fruchtig, sehr. Also in der Nase und am Gaumen, ja. Elegantes Süß-Säure-Spiel. Auf jeden Fall, ja. Auch mineralisch, muss ich sagen. Ist ein bisschen mineralisch. Also dadurch macht ihn auch so spritzig und fruchtig, ja. Also er wird gereicht als erfrischend fruchtiger Aperitif. Aber auch zur Begleitung von leichten Speisen. Ja, ich kann mir dazu sehr gut vorstellen, so Antipasti. Ein paar Oliven, Passatellen. Irgendwas in der Richtung, ein bisschen Käse, weißt du? Hier steht Zitronenrisotto mit Dill und gebratenem Lachs. Finde ich aber auch. Ja. Also ich finde, das ist auch ein Wein für Fisch. Finde ich. Ich finde die Säure sehr angenehm, muss ich wirklich sagen. Finde ich sehr schön. Und der Shiraz-Anteil und die Säure, das macht es für mich schon, habe ich schon gekauft quasi. Ja, und er hat auch so eine Terrassen. Ja, ja. Also man, den möchte man auf der Terrasse trinken. Also ich kann mir auch den vorstellen, noch ein bisschen kälter. Ja, der ist jetzt, weil wir hier, wir haben so spät angefangen. Sonst wäre ich habe ihn sehr kalt aus dem Kühlschrank genommen, aber dann... Aber wirklich super. Also ich finde ihn auch sehr, sehr interessant. Aber man merkt zum Schluss, dass er doch im Abgang ist halt sehr lang und dann kommt doch der Alkohol. Und dann merke ich, dass er doch sehr alkoholisch. Das stimmt. Ja. Ja. Ja, das ist wirklich, aber ich finde ihn wirklich auch, also es ist jetzt nicht so ein flacher. Nee, gar nicht, gar nicht. Man hat ja oft beim Sommerwein, gerade jetzt beim Rosé-Sommerwein, das sind ja oft so Weine, die so ein bisschen flach sind. Die sollen erfrischend sein und dann ist gut. Ne? Ja, sieh an, sehr alte Sorte, Sanso, habe ich doch gesagt. Ne? Da lag ich mal wieder richtig. Kreuzung aus Pinot Noir und Sanso. Ach so, das ist wieder was anderes. Also den nimmt man zum Kreuzen. Und hat halt, aber selbst ist er wohl nicht, weiß man wohl nicht. Er ist anfällig, der ist sehr anfällig gegen echten Mehltau, falschen Mehltau und alles mögliche andere, Rotfäule. Also heute quasi kaum noch anbaubar, ohne da, sag ich mal, die richtige Pflanzenschutz-Cocktail da zum Einsatz zu bringen, sonst bist du da quasi... Naja, aber es ist tatsächlich so eine Ursorte, also tatsächlich eine Variante der sogenannten edlen Weinrebe Vitis vinifera. Also tatsächlich, ja, reift früh und ist sehr traditionell. Und deshalb, und weil er so alt ist, gibt es ganz, ganz viele Synonyme. Okay. Durch den gesamten Mittelmeerraum. Also überall, also auch in Griechenland, sonst was unter Mavrogara und so. Und also das ist offenbar wirklich. Und dieses, die Beeren haben eine sehr dunkle, schwarz-blaue Farbe. Das sind ja auch abgebildet in der Wikipedia. Das heißt, so kann man ja noch in unsere Linkliste aufnehmen. Ja, gerne, gerne. Also wirklich interessant. Also wirklich dann drei alte Rebsorten. Ja, Shiraz, Grenache und Sanso. Also, und dann eben auch noch Sanso ist zwar unter Synonymen weit verbreitet, aber unter der Bezeichnung Sanso auch genau von hier. Also das ist die ist eben ein traditioneller Rotwein aus der Provence. Und ja, interessant. Ja, interessant ist auch, also auf der Homepage wird auch relativ wenig davon propagiert, sage ich mal. Also wir müssen noch was zur Flasche sagen. Es ist auch wieder eine ganz weiß, also ganz weißes Glas. Das kommt natürlich jetzt das auch sehr gut zum Tragen. Und dann ein weißes Etikett. Und auf dem weißen Etikett sind auch noch so, ja, das sind, glaube ich, die Blätter die Blätter der Weinrebe. Auch wie aus so einem Pflanzenbuch mit Nummern dran. Ja. Und dann ist auch nochmal ein Bio-Siegel drauf. Das ist also auch Bio. Und hinten steht auch noch ganz, ganz viel. In Französisch und Englisch drauf. Ach, da wird über die Zeichnung geschrieben. Das sind botanische Zeichnungen von Gascon de Saporta aus dem 19. Jahrhundert. Der hat, ja, und die hat man da verewigt auf dem Etikett. Also schon sehr, sehr schön gemacht. Also das hat was. Ja. Und der Hecht, das mit Vornamen Grégory. Ja, verlassen wir Frankreich und kommen in das schönere Frankreich in der Pfalz. Ja, wir kommen gar nicht, wir müssen gar nicht so weit. Wir müssen gerade eben über die Grenze, kann man fast zu Fuß machen. Ja. Gleiszellen in der Südpfalz. Ja. In der Nähe von, Weißenburg, ne? Ja. Wissembourg, genau. Wissembourg, genau. Also ganz in der Nähe von Frankreich in der Südpfalz, also schon sehr extrem Südpfalz, wo natürlich das Wetter dann auch schön ist. In der Pfalz ist das Wetter sowieso immer schön, aber in der Südpfalz dann noch schöner. Besonders schön, genau. Und dort in Gleiszellen haben wir vor einigen Jahren aufgrund der Empfehlung eines Kollegen bzw. des Nachbarn des Kollegen, der, wie ich inzwischen weiß, einen Installationsbetrieb hat und der mir in einer Notsituation dann auch noch die Spüle reparieren konnte. Ja, der hat dort mal Wein gekauft und hat den empfohlen. Und so bin ich dann zum Stiftsweingut Frank Meyer gekommen. Und zwar zusammen mit dir. Wir waren das erste Mal da gemeinsam. Und da waren wir alle nicht so angetan beim ersten Mal, weil es da geregnet hat. Und irgendwie war der Tag so schlecht. Und es sah alles so unehrlich aus. Und dann ein Jahr später nochmal dort gewesen. Da warst du, glaube ich, nicht dabei. Und da war es dann wirklich super schön. Und seitdem bin ich da wirklich sehr zufriedener Kunde. Und auch die Weinproben sind immer sehr schön und der Wein ist super und die sind auch wirklich nett. Wir haben da auch sogar schon mal einen mitgebracht. Also sehr schön. Also Gleiszellen, Stiftsweingut Frank Meyer und die Meyers haben, glaube ich, zwei Söhne, vielleicht sogar drei, aber zwei habe ich kennengelernt. Und die steigen nun inzwischen auch ein ins Weingeschäft. Und der eine Sohn hat einen eigenen Wein kreiert und den Number One genannt. Number One, weil das sein erster Wein ist. Nummer eins klingt ja auch gut. Und Number One hat er vorne draufgeschrieben in Lautschrift. Und da stimmte ein Zeichen nicht. Da habe ich natürlich sofort darauf hingewiesen, dass das so nicht geht und sie haben es tatsächlich geändert. Also ich fühle mich immer so ein bisschen beteiligt an diesem Wein, weil das Zeichen ist von mir korrigiert worden. Und darunter ist da vorne noch so ein selbstgezeichneter Pusteblume? Nee, das ist, glaube ich, ein Palme. Eine Palme, stimmt. Ja. Hat er alles selbst gemacht, der Sohn. Und es ist ein weißer Cuvée-Wein, 11,5%. Und ich wusste auch, welche Weine da drin sind. Ich glaube, Chardonnay. Da müssen wir nochmal nachschlagen. Aber er ist sehr lecker. Und ich habe den nun schon im dritten Jahr gekauft. Ja. Und ich bin jedes Jahr wieder begeistert und kaufe ihn erneut, weil es wirklich ein ganz toller Wein ist. Ausgewogen. Ausgewogen. Okay. Wenn er wirklich ganz trocken wäre, würde ich ihn nicht kaufen. Ja. Oh, erstmal Riechwein. Ein Riechwein, genau. Ananas. Ananas, genau. Ach, so ein bisschen Stachelbeere, finde ich, in der Nase. Da beim Geschmack sehr fruchtig. Sehr fruchtig, ja, ja. Oh ja. Geringer Trinkwiderstand, ne? Wirklich, sehr geringer Trinkwiderstand. auch so ein bisschen säurebehaftet. Ich sage nicht säurebetont, behaftet. Ausgewogen. Auch so eine leichte Würze drin, irgend so ein, weiß nicht, ob das ein frisches Gras ist oder irgend sowas. Irgendeine Würze, irgendwie eine Kräuterart schmecke ich hier drin. Ja, vielleicht ist da ja doch noch ein bisschen Riesling drin. Hier steht sizilianische Zitrone, saftige Ananas. Ja. Auf der Seite vom Stiftsweingut. Weinkiwi. Also Ananas in der Nase kann ich auf jeden Fall bestätigen, aber sizilianische Zitrone, ich glaube, damit wollen sie die Säure andeuten. Also sie empfehlen leichte Fischgerichte und exotische Salate. Leider lese ich hier nicht die Zusammensetzung. Das ist wirklich schade. Also ich schmecke, ich muss das dann auch noch hier, ich schmecke wirklich Chardonnay daraus, aber vielleicht irre ich mich auch vollkommen. Also es ist irgendwie was Burgundermäßiges und Chardonnay ist ja ein Burgunder. Aber auch eine, muss auch ein Riesling-Anteil drin sein. Ja, wollte ich sagen. Weil diese Spritzigkeit. Riesling-Chardonnay wäre jetzt mal eine Wette. Ja, ich würde auch. Also in der Richtung würde ich auch sagen, Riesling-Chardonnay, das klingt nach einer guten Kombination. Das hätte auch den Vorteil, dass man sozusagen Jahr für Jahr das so ein bisschen ausgleichen kann. Mhm, genau. Und einen ähnlichen Geschmack hinbekommt. Das ist ja auch immer. Also beim Cuvée, der Grund für Cuvées ist ja genau, dass man das, dass man so ein bisschen den Geschmack konstant halten will. Ja. Aber ich finde auch sehr gut. Also wirklich geringer Trinkwiderstand. Ja. Also ich mal wirklich sagen. Also ich finde den ganz ausgezeichnet. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Also das ist, glaube ich, auch so ein Wein, der eine breite geschmackliche Masse auch abfassen kann. Das heißt, wenn du dann eine Party hast, genau, sozusagen, 12 Leute da sind und dann werden auf jeden Fall von den 12 Leuten werden 9 sagen, super, passt. Ja. Das ist wirklich sehr gefällig. Mhm. Ja, muss man wirklich sagen. Also ich finde den auch ganz klasse und deshalb, also ich kaufe ihn ja Jahr für Jahr, obwohl ich eigentlich immer noch genug Flaschen habe. Wenn ich jetzt irgendwie sagen will, ich bin da selber involviert gewesen in den Wein, muss ich ja jetzt nicht immer wieder kaufen, aber ich denke, es ist wirklich einer, den man wirklich immer wieder trinken kann. Mhm. Also auch zu sehr vielen Gelegenheiten. Mhm. Das ist auch so ein Wein, den man solo trinken kann. Ja, ja, definitiv. Du kannst du auf der Terrasse trinken, ohne jetzt sagen zu müssen, ja hier, ich will dazu was essen. Mhm. Also das ist wirklich ganz toll. Ja, wie gesagt, es ist der aktuelle Jahrgang, steht leider nicht drauf, 11,5%, aber naja, der aktuelle Jahrgang vielleicht nicht, wir haben jetzt schon 2024, das heißt, der 23er wird inzwischen verkauft, ich habe den ja 23 gekauft, das heißt, es ist der 22er Jahrgang, aber könnte sogar noch was da sein davon, also wer den aktuell mittrinken will bei uns, kann das gerne tun, glaube ich. Genau. Auch die erste Flasche mit Schraubverschluss, Longhand, also ganz klassisch von den Franzosen jetzt weg zu den Deutschen. Genau. Longcap und es ist auch eine grün-braune Flasche, genau. Eben in dieser langgestreckten Version, also die man aus dem Elsass auch kennt. Genau. Und es ist ein, achso, das habe ich noch vorhin bei der Beschreibung gesagt, der ist sehr hell und ist auch sehr spritzig. Also man merkt, der ist noch jung oder jetzt ja auch schon wahrscheinlich vom vorletzten Jahr. Das Wort, was du für die Flasche gesucht hast, ist die Schlegelflasche. Mhm. Und die anderen beiden sind die typischen Bordeaux-Flaschen. Die Bordeaux-Flaschen, genau. Die sind ja auch, der eine ist aus Bordeaux und der andere ist aus der Provence. Das ist auch nicht wirklich die Bordeaux-Flasche, wenn du genau guckst. Ist ein bisschen der Bordeaux ist in der Bordeaux-Flasche und die andere Flasche ist ein bisschen anders. Die heißt, glaube ich, auch anders. Da könnten wir nochmal über Flaschentypen nochmal sprechen. Mhm. Sieht so ähnlich aus, ist aber etwas höher, also insgesamt etwas höher. Mhm, genau. Das sind, glaube ich, auch die typischen Flaschen, die in der Provence verwendet werden. Also das ist wirklich alles Tradition hier. Genau. Und der vierte und letzte Wein ist auch Longcap und auch aus dieser Schlegelflasche. Eben auch die deutsche Tradition. Genau. Und aus der Pfalz. Genau. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ein Weingut relativ von der Weinstraße relativ nördlich der Weinstraße. Ja, das ist ja auch schön, dass wir jetzt den Süden und den Norden. Genau. Also wir bewegen uns so langsam weg, also insgesamt, ach, das fällt mir gerade auf. Wir haben aus Frankreich quasi West nach Osten bewegt. Genau, richtig. Ne? Und Bordeaux, Provence, fast wie Sambour, also Südpfalz und jetzt Nordpfalz. Genau, und das Weingut Dietrich hat die zwei Söhne, haben das von den Eltern übernommen, oder die Eltern machen noch mit, haben da so ein bisschen einen neuen Twist reingemacht, haben auch ein Restaurant, beziehungsweise ein Restaurant ist vielleicht übertrieben, was so eine Art Straußenwirtschaft dazu gemacht, wo man auch wirklich sehr schön sitzen kann. Mhm. Man sitzt da auf so einen Hügel und guckt dann quasi in das Tal runter und sieht die ganzen Weinreben. Ja, das ist sehr schön. Man sitzt da wirklich sehr schön. Auf so einer Anhöhe, wir waren ja dort. Und das, man hat halt wirklich einen sehr schönen Blick direkt, wo man glaube ich, gar nicht so weit gucken kann. Nee, man kann nicht, weil der nächste Hügel gleich kommt. Aber trotzdem ist es sehr schön, weil die Sonne dann auch an der Stelle da untergeht. Es ist allgemein wirklich ein sehr nettes Weingut. Es gibt Kleinigkeiten zu essen. Sie nennen sich auch, glaube ich, das Weinbar. Genau, Weinbar, genau. So heißt es, genau. Und da kann man wirklich sehr, sehr schön sitzen und auch natürlich die hauseigenen Weine probieren. Gibt immer ein paar Kleinigkeiten zum Essen. Mhm. Und ja, ist wirklich extrem nett dort. Die zwei Söhne machen da auch so ein bisschen Programm. Ich glaube, das gehört auch heutzutage so einem modernen Weingut dazu, dass du jetzt nicht nur gute Qualität in Flaschen verkaufst, sondern auch so ein bisschen das Drumherum. Und wie gesagt, das Grundstück, was wir da haben, bietet sich wirklich dafür extrem an. Also wenn man auf die Website geht, die wir natürlich hier verlinken, sieht man es auch ganz gut beim... Sieht man sehr schön auch diesen Sonnenuntergang da. Das ist wirklich so. Also wir waren da am späten Nachmittag und ich kann mich erinnern, da waren wir einmal, glaube ich, das war schon sehr spät im Sommer, also Anfang September, und da war es auch schon so, dass dann, dass wir so ziemlich den Blick hatten, der da auf der Switch ist, der da ist, ja. Und ja, ist wirklich ein gutes Weingut. Der, sag ich mal, der eine Bruder ist eher so der gute Winzer, der andere ist kann das gute Marketing. Und ich glaube, in der Kombination machen die da wirklich eine super Sache draus. Und wir haben jetzt einen Wein, was jetzt in Anführungszeichen nicht mehr ganz so frisch ist. Also momentan haben Ich bin gespannt, ob der überhaupt noch schmeckt. Genau. Dank Longcap wird er sicher halten. Und gute Lagerung bei mir. Genau, ich bin gespannt. Ist jetzt aus 2016, also ist jetzt schon auch 8 Jahre her. Mal gucken, wie er jetzt performt. Das heißt, gute Lagerung, wie lagerst du den denn? Im Keller, liegend. Im Keller liegend? Mhm. Deinem Keller? Mhm. Im Nachbarhaus? Mhm. Ah ja, gut. Wenn du das sagst. Mhm. Also, ich bin gespannt. Ich auch. So. Danke. Also auch ein sehr heller Wein. Ja. Das sieht man ja jetzt erst, weil das ja diese bräunliche Flasche ist, wo man nicht gut erkennt, wie es aussieht. Ja, sehr hell. Ja, sehr hell, das stimmt. Ist ein Chardonnay und Weißburgunder, also ein Cuvée. Und ich finde, in der Nase ist er noch relativ frisch. Also hat er noch Ausdruck. Ja, er ist aber in der Nase nicht so intensiv wie alle bisherigen. Das stimmt, ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, nicht so der Riechwein. Mhm. Bin gespannt, wie er schmeckt. Oh ja. Mhm. Sehr. Ja, der Chardonnay kommt gut durch. Ja, sehr. Sehr. Aber gut trinkbar. Sehr mineralisch. Auch noch frisch. Er hat noch so eine frische Note. Auf jeden Fall. Aber er hat auch eine mineralische Note. Ja. So ein bisschen Banane, ja. Mhm. Und er hat auch eine gewisse herbe Note. Ja. Also es ist tatsächlich ein Sommerwein, den man, der so was Erfrischendes hat. Mhm. Wie viel Prozent Alkohol hat er? Moment, ich guck gerade. 12,5%. Mhm. Ah, das ist hier, ich gucke mir das Etikett gerade an. Das ist, es hat sich so ein bisschen abgelöst. Ich dachte erst, da sei irgendeine Prägung drin. Aber es hat sich, da sind Luftblasen. Wenn man dann drüber geht, ist es weg. Also es ist, jetzt, wenn man drüber geht, erkennt man, dass wieder platt gedrückt ist. Das ist, da steht das Wort Pfalz. Ja. Und ist das Wappen der Familie Dietrich zu sehen. Aber sonst ist das Etikett eigentlich recht schlicht. Das ist so eingeprägt. Und da da Luftblasen waren, konnte man das nicht sehen. Aber jetzt, wo ich es platt gedrückt habe, sieht man wieder, dass es eingeprägt. Ja, genau. Und Dietrich steht auch noch mal auf der Halskrause hier vom Longcap. Und ist wirklich auch schlicht, aber wertig, wirkt wertig. Ja. Aber ich finde es jetzt auch am zweiten, dritten Schluck, ich finde, er wird immer besser. Mhm. Durch den Chardonnay-Anteil ist es natürlich ein, hat einen nachhaltigen Geschmack, der dann auch bleibt. Wir könnten übrigens bei Gelegenheit wieder eine Burgunder-Folge machen. Ja. Die BASF hat mir ein Burgunder-Paket zugeschickt mit Weißburgunder, Chardonnay und, ich glaube, Weißburgunder, Grauburgunder und Spätburgunder. Ah, okay. Hm. Nee, also ich kann sagen jetzt, dass man schmeckt das Alter nicht. Vielleicht wäre er noch jünger, frischer, aber der hat auch so einen gewissen Schmelz zum Schluss. Gell? Mhm. Also ist wirklich sehr elegant. Mhm. Sehr, sehr elegant und lässt sich noch super trinken. Ja. Ja. Ja. Nee, wirklich. Also ist. Obwohl der trocken ist, gell? Der ist ganz klassisch. Trocken, aber er ist ausgewogen, ja. Ist harmonisch. Ich glaube, das Gerede von trocken, da muss man einfach auch sagen, es kommt natürlich auf dieses Spiel an zwischen Säure und Restsüße. Und wenn der wenig Säure hat, dann kann der ruhig trocken sein, weil dann ein bisschen Restsüße reicht, um das auszugleichen. Ja, ja. Wenn er natürlich, wie ein Riesling, sehr viel Säure hat, dann, ja, dann ist halt trocken wirklich sauer. Aber trocken heißt nicht unbedingt sauer, denn wenn es wenig Säure gibt, dann kann eben geringe Menge Zucker eben dafür sorgen, dass es schon sehr ausgewogen ist. Das Und ich glaube, dass die alle, die wir heute hatten, trocken sind, also bis maximal 9 Gramm Restsüße, nur eben durch die Zusammensetzung, das sind ja jetzt alles auch Cuvées gewesen, ja. Hat man das hinbekommen, da so eine Fruchtigkeit reinzubekommen und auch einen nachhaltigen Geschmack. Ja. Denn eigentlich, das muss man mal sagen, alle, die wir heute getrunken haben, sind welche, wo man nicht sofort nachtrinken muss, wo also ja. tatsächlich was bleibt. Ja. Und das sind alles Weine mit nachhaltigem Geschmack. Und das finde ich auch im Grunde wichtig, wenn man im Sommer auf der Terrasse sitzt, dann will man nicht so einen Wein haben, den dauernd nachtrinken muss, weil das ist ja nicht ja. Sinn der Sache. Und das finde ich eigentlich gut. Und auch wenn man jetzt doch mit Essen kombinieren will, sind auch alle diese Weine gut geeignet für so ein, ja, für was Exotisches oder eben auch für Häppchen, also für Fingerfood-Snacks, mediterrane Küche. Snacks, mediterrane Küche, Vorspeisen, also ich glaube, das passt immer. Mhm. Ja, also man könnte da, man schmeckt fast schon die Mozzarella-Finger ja. mit, ja, ja. wenn man den trinkt. Ja, ja. Ja, also ich glaube, das werde ich auch. Ich will meine Studis doch nochmal einladen auf die Terrasse. Ich hoffe, das Wetter ist gut. Den Termin habe ich nämlich schon ausgeguckt. Im Juli, so zu Semesterende. Und da würde ich dann auch gerne, da würde ich sagen, auf jeden Fall den Number One. Ja. Da habe ich nämlich auch noch Flaschen aus 2 Jahrgängen. Das reicht dann. Und da triffst du halt eine große Geschmackspalette. Ja, genau, da kann nichts schief gehen. Genau, genau. Da kann nichts schief gehen. Ja, also muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich auch so eine kleine Weinprobe, dass man verschiedene anbietet. Aber im letzten Jahr ist das gut angekommen und ja, da habe ich den Number One nicht angeboten. Mhm. Und jetzt könnte ich den mal anbieten, weil es dazu ja auch eine gute Geschichte gibt. Da kann man gleich mal fragen, ob jemand Lautschrift kann. Lautschrift, was man dazu noch sagen kann, denn sie ist immer noch nicht perfekt, die Lautschrift. Das eingeklammerte R ärgert mich. Also Number ist ja je nachdem, wo in Großbritannien oder wo in den USA oder so, das, oh, es gibt ja die erotische Aussprache, wo man R hört, aber das hört man auch auf verschiedene Weise. Mhm. Und das in Klammern gesetzte R ist ein Zungenspitzen-R, was es eigentlich so im englischen Sprachraum nicht gibt. Ja, doch, in Schottland gibt's das. Also naja, also in Schottland passt es. Das ist angeklammert, ja, ist mir noch nicht so. Aber ansonsten ist es jetzt korrekt. Ja. Welcher hat dich denn heute am meisten überrascht? Tja, ich hat mich am meisten überrascht. Das ist jetzt, also überraschen konnte mich nicht der Number One, weil ich den kannte, ja. Gut kenne und oft getrunken habe. Den Dietrichwein kannte ich auch. Mhm. Wir waren ja dort und ich denke, wir haben auch gerade den getrunken. Also muss schon einer von den beiden mir Unbekannten gewesen sein. Da muss ich noch mal ein bisschen nachdenken. Vielleicht muss ich noch mal, ich muss ja nicht mehr Auto fahren. Genau, kannst du noch nachtrinken, genau. Muss ich noch mal nachtrinken. Also sag du mal. Genau, also ich habe mich, also eine Sache hat mich überrascht, dass ein 8 Jahre alter Wein, der eigentlich gemacht ist, jetzt nicht, ist kein Lagerwein, den man sich hinlegt. Gerade beim Weißwein ist es eh sehr schwierig. Ja, ja. Aber wir haben jetzt, darf nicht vergessen, wir haben jetzt Longcap. Ja, ja. Das Frühjahr mit diesen umgekippten Weißweinen, das lag halt am Korken. Ja, genau. Also das ist ja eigentlich ein Segen, dass die Winzer beim Weißwein umgestiegen sind. Beim Rotwein würde ich sagen, Korken immer gut, weil der sich entwickeln muss. Das tut er halt nicht mehr mit dem Longcap. Aber beim Weißwein, ja. Genau, und das hat mich jetzt überzeugt, dass die Frische quasi, müssen wir natürlich jetzt aktuell in der Gegend trinken, aber natürlich ist auch dann vielleicht auch die klimatischen Bedingungen anderen gewesen. Das kann man ja nicht immer eins zu eins vergleichen. Aber ich glaube, dass der aktuelle von der Charakteristik noch relativ gleich sein wird. Ich finde, also ich war überrascht, wie spritzig er noch war. Mhm. Ja, der wirkt noch eigentlich wie ein junger Wein. Genau. Und also das fand ich sehr spannend. Was ich geschmacklich sehr spannend fand, wo ich ja kein großer französischer Weintrinker bin, ist aber der Rosé, den wir hatten. Mhm. Weil ich finde, mit den natürlich zwei sehr alten Weinreben und dann, oder den drei eigentlich, den Shiraz ja auch, der eine sehr, sehr für mich nicht gängige Cuvée Konstellation darstellt, die kenne ich halt so aus der Pfalz nicht, sagen wir es mal so. Ne? Ja, aber wenn du sagst, du bist kein französischer Weintrinker, das sind alles keine typisch französischen Weine. Also vielleicht kann man sagen, dass der Roséwein, weil es in der Provence viele Roséweine gibt, der ist vielleicht für die Provence typisch. Mhm. Aber Roséwein ist eine Geschichte aus der Provence, nicht für Frankreich. Mhm. Also wenn du sagst, typisch französischer Wein, dann schert die Provence hier mit ihren Roséweinen aus. Ansonsten ist das untypisch für Frankreich. Und der Weißwein ist sogar maximal untypisch. Ja, klar. Ja, ja, ja. Wir haben ja schon gesehen, dass bei Vivino der schwer zu finden war. Mhm. Natürlich gibt es im französischen Supermarkt irgendwo auch Weißwein und da werden auch französische Weißweine dabei sein. Aber wenn du das im Supermarkt, wenn du Weißwein in Frankreich im Supermarkt kaufen willst, dann wirst du vielleicht nicht gerade den finden. Ja. Der hat mich sogar, würde ich fast sagen, am meisten überrascht, weil der also komplett untypisch ist. Das ist nicht wie französischer Wein und schon gar nicht Bordeaux. Ja, gut. Es gibt zwar weißen Bordeaux, das ist ja einer davon, aber das ist eigentlich nicht das, was man da üblicherweise trinkt und findet. Und es ist auch ich finde, er ist wirklich auch sehr interessant, weil er auch sehr geschmacksintensiv ist. Also eigentlich hat der mich am meisten überrascht. Also ich merke jetzt gerade noch, ich habe mir mal Rosé noch einen Schluck genommen und wenn ich jetzt gerade ganz bewusst nach dem Dietrich, der ja 12,5% hat und der Rosé hat ja, ich glaube 13, genau, finde ich, merkt dann zum Schluss, wie stark alkoholischer er schmeckt. Ja, er schmeckt auch alkoholischer, also, das stimmt. Als Standalone-Wein würde ich sagen, der macht einen doch relativ schnell K.O. Den kannst du jetzt nicht den ganzen Abend auf der Terrasse trinken. Das stimmt schon. Ja gut, aber der Weißwein hier aus dem Bordeaux ist auch alkoholisch, ne? Der hat auch 13%. Ja, ja. Aber also kannst du auch nicht die ganze Zeit trinken. Aber guck mal, der andere hat jetzt 12,5 gehabt und ich finde dieses halbe Prozent spürt man extrem, weil hier merke ich eine starke alkoholische Note. Ja, ja. Das habe ich jetzt. Das ist gerade bei dem Roséwein so. Ja. Genau. Merkt man bei dem Entre des Mers nicht ganz so, weil der so geschmacksintensiv ist. Das unterdrückt dann so ein bisschen den alkoholischen Geschmack, aber der hat den natürlich auch. Und da bist du natürlich bei den Pfälzerweinen besser dran. Ja. Preislich sind die, glaube ich, alle auf einer Ebene. Ja, also Dietrich hatte gesagt, hier der eine um die 15 Euro, der andere, glaube ich, auch etwas über 10 Euro. Der Number One kostet auch 10 Euro, also 9 Euro noch was, glaube ich, 9,60 Euro. Und der Dietrich ist auch, ich glaube, so auch knapp über 10 Euro. Ja, weiß ich jetzt auch. Nicht genau. Ja, also Pi mal Daumen. Schätze ich jetzt mal. Also es ist ungefähr eine Preisklasse. Ja. Aber dafür sind sie auch wirklich unterschiedlich. Also ich muss wirklich sagen, alle eigentlich sehr geschmacksintensiv und alle unterschiedlich. Aber ich glaube, das ist auch das, was den Sommerwein ausmachen muss. Also jetzt so ein ganz dünnflüssiger Sommerwein, das ist nichts. Du brauchst schon so easy to drink, aber doch mit Aroma. Du willst ja nicht so einfach haben, der so durchläuft. Das brauchst schon irgendwas, was auch den Sommer mit transportiert im Geschmack. Mhm. Ich finde auch, dass sie alle keine Schorleweine sind. Ja. Also vielleicht noch am ehesten, vielleicht der Number One, aber das ist ganz schön. Nee. Ich hatte noch kurz überlegt, ob vielleicht der Rosé ein Schorlewein sein könnte. Aber ich weiß es nicht. Nee. Also ich hatte jetzt zu Hause noch mal so einen sehr typischen Schorlewein, auch ein Chardonnay, aber ein reiner Chardonnay, der mir sehr nach Schorle geschmeckt hat. Mhm. Also habe ich dann noch ein bisschen Mineralwasser dazu getan. Das kann man schon mal machen. Mhm. Ja, definitiv. Mhm. Aber hier diese jetzt, obwohl da auch ja Chardonnay beteiligt ist, nee, würde ich nicht sagen. Mhm. Ich glaube, Cuvées sind generell da nicht geeignet. Nee, nicht unbedingt. Das, also ich glaube, beim Schorlewein brauchst du eine eindeutige Rebsorte, die du daneben verdünnst. Ja. Die auch natürlich durch die Kohlensäure sich auch durchsetzen muss, gell? Ganz klar. Ja, klar. Brauchst du natürlich deshalb auch eine Rebsorte. Ist Chardonnay sicherlich gut. Also ich denke, ein Weißburgunder als Schorlewein, das schmeckt dann flach. Ja, genau. Weil der nicht so geschmacksintensiv ist. Und so ein, klar, Riesling geht natürlich immer, aber ich denke, ein Chardonnay geht auch gut. Gut, ich meine, auch ein Gewürztraminer setzt sich immer durch, geschmacklich. Also das kannst du natürlich auch machen. Ja. Ja, ich würde sagen, sind wir durch. Also wenn jetzt, du hast mich gefragt, welcher überrascht hat. Du hast gesagt, welcher überrascht hat. Jetzt überraschen ist das eine. Was schmeckt dir denn am besten? Am besten, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir das Stiftungsweingut, also hier der Number One, sehr gut geschmeckt. Aber ich glaube, der Dietrich auch. Also definitiv. Bei den Franzosen, muss ich sagen, fand ich beide gut. Aber beim Rosé, das ist mir als Standalone-Wein zu schwierig. Zum Essensbegleiter ist super toll. Mhm. Und der von der Bordeaux, da ist mir doch ein bisschen zu stark die Holznote drin, um den auch pur zu trinken. Als Essensbegleiter super. Mhm. Also zu mediterraner Speise alles super, aber so als Standalone, Ja, also ich muss auch sagen, also als Fazit kann ich wirklich sagen, der Number One ist es. Also den fand ich jetzt wirklich im Vergleich, obwohl ich den ja kenne, also er hat mich deshalb nicht überrascht, also überrascht hat mich dann mehr der weiße Bordeaux, aber der Number One, würde ich sagen, also trotz dieser außergewöhnlichen anderen Weine ist der wirklich am besten. Und das muss man einfach dem Stiftsweingut hoch anrechnen, also der ist wirklich toll. Und dann würde ich aber schon sagen, von den Franzosen ist der weiße Bordeaux deutlicher, der hat irgendwie mehr Charakter. Mhm. Also ich meine, das ist jetzt hier nicht ein Schnelltrink-Rosé. Nee, gar nicht. Nee. Aber es ist, ich glaube schon, dass er ein bisschen abfällt gegenüber dem Bordeaux. Mhm. Ja. Also es sind, wie gesagt, super leckere Weine, kannst du nichts sagen. Nee, es sind alle super lecker, deshalb ist das auch eher schwierig. Ja. Und beim Dietrich, ja, der ist auch gut. Müsste man jetzt mal gucken. Der lässt sich ja sowieso nicht mehr kaufen von 2016. Ja, ich glaube auch nicht. Also da müsste man jetzt gucken, wie die aktuell so sind. Ja, auch gut. Also will ich mich jetzt noch nicht schlagen lassen. Aber jetzt im Vergleich finde ich den Number One doch doch besser. Also ich würde sagen, Platz 1 Number One, Platz 2 Chateau Quessard und dann müssen wir mal gucken. Vielleicht schon der Dietrich, ja, doch. Ja. Ja, also auch, ist alles sehr dicht beieinander, sagen wir mal. Wir haben jetzt schon hier Weine, die schon auf einem gewissen Niveau unterwegs sind. Auf einem hohen Niveau, ja. Und da ist die Luft ganz eng, das ist glaube ich auch. Ja, also ich sag ja auch, also wenn man denkt, dass die jetzt hier alle möglicherweise, gut, natürlich kauft BASF die günstig ein, aber ich denke, wenn die alle über 10 Euro sind, dann ist ja das Weinpaket schon bei 40 Euro am Ende. Mhm. Und bei 4 Weinpaketen, macht man eigentlich einen guten Schnitt, wenn ich denke, ich habe, was habe ich, 130 Euro bezahlt für vier Weinpakete. Das ist dann schon gut. Ja, ich glaube, also kann man nichts falsch machen. Preis-Leistung passt auf jeden Fall. Ja, ja. Mhm. Ja, gut. Dann erstmal vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald. Bis dahin. Ja, bis dann. Tschüss.